Nicht die Gewalt, nicht die Stille, die uns verordnet, bereitet mir Schmerz und Not. Sie sprechen von Freiheit, doch wir sind nicht frei. Sie sprechen von Gleichheit im Einheitsbrei.